A16. Hören Sie die Sätze und sprechen Sie nach. Soll ich den Tauchkurs buchen? Sie möchten sicher die Kirche besichtigen. Im Stadtzentrum finden Sie alle Geschäfte.